O, die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches wie das, was er getötet hat, ein Stück Vieh, darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Oder eine Ersatzleistung, die als Opfertier die Kaaba erreichen soll. Also diese Ersatzleistung, die ihr dann erstatten müsst, die soll dann als Opfertier die Kaaba erreichen. Oder er leistet als Sühne die Speisung von Armen oder die entsprechende Ersatzleistung an Fasten, damit er die schlimmen Folgen seines Verhaltens koste. Allah verzeiht, was vorher geschehen ist. Wer aber rückfällig wird, den wird Allah der Vergeltung aussetzen. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Hier wird also wieder eine Kafara, eine Sühne, geboten für den, der die Had, die Grenze Allahs, übertreten hat. Hier im Sinne von das Jagen des Wildes, während man in der Pilgerweihe sich befunden hat. Ja, das heißt also, es ist ein Muss, es ist eine Verpflichtung an uns, an die Grenzen, die Allah uns auferlegt hat, auch wenn es manchmal schwer auszuhalten ist, uns daran zu halten und Kontrolle zu üben. Da äußert sich genau diese Gottesbewusstsein, dieser bewusste Zustand, in dem wir uns befinden sollen. Hier wird ja ein bestimmtes Ritual angesprochen, welches gebrochen wurde, und eine bestimmte Kafara, eine bestimmte Sühneleistung wird uns dafür vorgeschrieben. Manchmal ist aber so, dass wir auch Übertretungen begehen, die Grenzen anderer einbrechen, unsere eigenen Grenzen ausbrechen und wir fühlen uns schuldig danach. Ja, dann heißt es auch für uns, da ist ja keine feste Sühne jetzt vorgeschrieben für uns. Was heißt es dann zu tun? Dass wir selber einfach vermehrt gute Taten der schlechten Tat folgen lassen, Sadaqa geben, Almosen geben, Fastentage, Fasten, alles als Sühne, damit die schlechten Taten dadurch ausgelöscht werden. Ja, die Sadaqa, vor allem der Almosen, kühlt wirklich den Zorn von Allah. Und wir haben auch schon gesehen, dass die Kafara ja meistens immer ist, entweder andere zu speisen, das ist ja Sadaqa, andere speisen. Und wenn man das nicht kann, dann soll man selber nicht essen, also soll man selber fasten. Ja, und somit wird also die Reinigung unserer Seelen, die Reinigung unserer Herzen von den Sünden, die wir getan haben, gereinigt. Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm als Nießbrauch für euch und für die Reisenden. Ja, also die Jagdtiere des Meeres sind immer erlaubt, auch in diesem bestimmten Zustand. Doch verboten ist euch die Jagd auf die Landtiere, solange ihr im Zustand der Pilgerweihe seid und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Allah hat die Kaaba, das geschützte Haus, zu einer Stätte des Gottesdienstes für die Menschen gemacht und ebenso den Schutzmonat, die Opfertiere und die Opfertiere mit den Halsgehängen. Dies, damit ihr wisst, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und dass Allah über alles Bescheid weiß. Wisset, dass Allah streng im Bestrafen ist, dass Allah aber auch allvergebend und barmherzig ist. Ja, das heißt, wenn uns mal eine Sünde passiert, und die wird uns passieren, die Menschen sind schwach erschaffen, jeder Bani Adam, jeder Sohn Adams ist ein Sündiger, doch der beste Sündiger ist welcher, der zu Tauba zurückkehrt, der bei Allah bereut und am besten schnell bereut und dann auch natürlich der schlechten Tat die guten Taten folgen lässt. Dem Gesandten obliegt nur die Übermittlung der Botschaft und Allah weiß, was ihr offenlegt und was ihr verbergt. Sag, nicht gleich sind das Schlechte und das Gute, auch wenn die Menge der Schlechten dir gefallen sollte. Darum fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt, auf dass es euch wohl ergehen möge. Ja, wir Menschen mögen uns gern im Äußerlichen zu verlieren. Ja, im Äußerlichen jeder Art. Das heißt, wenn wir etwas sehen und wenn davon auch noch viel da ist, dann gefällt uns das. Die Mehrheit der Menschen, was machen alle? Was machen denn alle so? Wer hat viel vom Besitz, von Haus, von Geld, von allen möglichen Gütern? Ja, das viel haben und das viel sein ist etwas, was uns gefällt. Aber wir sollen ja nicht meinen, dass das auch das Kriterium wäre, nach dem Allah seine Zufriedenheit jemandem gewährt. Denn nein, das, was wenig ist, aber dafür halal und erlaubt, dann ist auch das Wenige bei Allah vorzüglich. Und das, was haram und verboten und unrein ist, und davon gibt es Massen, das wird bei Allah trotzdem keine Zufriedenheit erlangen. Ja, deswegen, Allah ist nicht beeindruckt von der Mehrheit oder von denen, was die meisten so tun. Oder das, was man viel hat, wenn die Herkunft davon nicht gut, rein und erlaubt ist. Ja, das heißt, wenn man durch unerlaubte Einnahmen, Verdienst, was auch immer, viel erreicht hat und darauf dann noch prahlt und darauf noch stolz ist, dann gehört das wahrlich nicht zu etwas, was wir als frommes Benehmen bezeichnen würden. O, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun. Wenn ihr nach ihnen fragt, zu der Zeit, der Koran offenbart wird, sie euch gewiss offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat. Und Allah ist allvergebend und nachsichtig. Ja, mit dem Mehrheitsfolgern sein sind wir auch noch was anderes, was auch eine Schwäche ist, und das ist die Allfertigkeit. Ja, wir suchen oft nach einer Abkürzung. Ja, wir wollen ein paar Dinge schnell über die Religion wissen, ein paar Fragen stellen, und das wollen wir dann auch sofort beantwortet haben, und fertig. Ja, aber Allah möchte, dass wir mit dem Koran eine Beziehung, eine Bindung eingehen. Und das ist vor allem möglich, deswegen wurde der Koran auch stückchenweise nach und nach offenbart, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und auch darüber nachdenkt und nach implementiert, was man da alles gelernt und gelesen hat. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frage beantwortet wird, bevor man selber aber in der Lage ist, das Hintergrundwissen hat, dass die Überzeugung entwickelt hat, ja, all diese Dinge, bevor man in der Lage ist, diese Antwort zu verstehen, was passiert dann? Dann eilen wir wieder dazu, dass wir entweder die Antwort verleugnen, gering achten oder sogar vielleicht so weit gehen, dass wir einen Befehl Allahs missachten oder verleugnen. Ja, das ist quasi unser eigener Schaden. Deswegen wird uns diese Benimmregel, diese Adab, diese Etikett mit den Fragen in der Sachen der Religion uns beigebracht, dass wir erst lernen, dass wir uns erst bemühen, nicht allfertig fragen, nicht auch anerkennen, wenn vor allem der Lehrer uns vielleicht sagt, dass ihr seid dafür noch nicht bereit. Und hier im Kontext von während der Koran offenbart wurde, dass man auch warten sollte, bis das Wissen selber zu einem kam. Habt Geduld, es wird euch Rechtleitung gegeben werden in all diesen Dingen. Ja, und deswegen ist diese Haarspalterei und diese das viele Fragen ist etwas, was nicht gemocht wird im Islam. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in Hadithen uns bestätigt, dass viele und unnötige Fragen vor allem und die Haarspalterei in den Fragen, das ist nicht etwas, was gemocht wird. Und dementsprechend sollen wir uns auch verhalten. Ja, und genau nämlich damit das nicht passiert. Leute vor euch haben schon danach gefragt, doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. Ja, weil man noch nicht bereit ist, vielleicht etwas zu ertragen oder etwas auszuführen oder das Hintergrundwissen fehlt einfach, schlicht und einfach. Und deswegen sagt man dann solche Dinge wie, das kann doch nicht sein, wo steht das, ist das wirklich so gemeint? Ja, warum? Weil man selber einfach noch nicht bereit war, das zu umzusetzen. Ja, das ist natürlich auch wieder, wie gesagt, ein langes Thema. Hier geht es uns vor allem darum, die Aya so grob erstmal zu verstehen. Allah hat keine Bahira, keine Sa'iba, keine Wasila und kein Ham bestimmt, sondern diejenigen, die ungläubig sind, ersinnen gegen Allah Lügen und die meisten von ihnen begreifen nicht. Ja, das sind alles hier Namen. In der Zeit der Jahiliyyah hatten die Araber so eine Tradition, fest eingefahrene Tradition, dass sie bestimmte Kamele, die bestimmte Eigenschaften hatten, benannten, mit diesen Namen unter anderem, und diese dann freiließen im Namen Allahs. Keiner durfte sie anfassen, keiner durfte sie melken, keiner durfte sie schlachten. Die liefen einfach frei rum, sie waren gewidmet auf dem, ja, im Namen Gottes, im Namen Allahs. Und Allah sagte, dass Allah hat so etwas nicht geboten, und gegen Allah Lügen zu ersinnen, ist wahrlich eine große Sünde gegen Allah. Und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und zum Gesandten, sagen sie, unser Genüge ist das, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn, auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren? O, die ihr glaubt, wacht über euch selbst. Wer abirrt, kann euch keinen Schaden zufügen, wenn ihr rechtgeleitet seid. Zu Allah wird eure aller Rückkehr sein, und dann wird er kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Ja, oft machen wir unser eigenes Verhalten als folgend zu dem Verhalten anderer. Ja, wenn zum Beispiel jemand sagt, du solltest beten, sagen wir, der und der betet auch nicht. Oder wir sagen, oder jemand sagt uns, hör auf, ja, Lügen zu verbreiten oder Lügen zu sprechen. Ja, aber heute lügt doch jeder. Ja, als ob man selber keine Verantwortung über das eigene Verhalten hätte. Ja, oder auch, was wir gerne oft machen, ja, ändere doch deine, ja, schlechten Eigenschaften. Ja, aber die Umstände sind so. Ich kann nicht anders. Ja, und das ist hier, was uns Allah lehrt, dass nein, unser Maßstab sollte nicht das Verhalten anderer sein, und noch sollten wir das Verhalten anderer zur Ausrede machen für unsere eigene Mangel an Bemühung, sondern letztendlich sind wir alle verantwortlich, jeder Einzelne für sich selber, und dementsprechend sollte er nun auch handeln. O, die ihr glaubt, wenn einem von euch der Tod naht, zu der Zeit, da er sein Vermächtnis macht, soll das Zeugnis unter euch erfolgen durch zwei gerechte Personen von euch. Von euch bedeutet hier von den Muslimen. Oder durch zwei andere, die nicht von euch sind, wenn ihr im Land umherreist und euch dann das Unglück des Todes trifft. Ja, also es können auch zwei von den Nichtmuslimen sein, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist. Ihr sollt sie nach dem Gebet festhalten und sie sollen dann, wenn ihr zweifelt, bei Allah schwören. Ja, also das, was jetzt alles gesagt wird, ist im Falle von, wenn man Zweifel hat an der Aussagewahrhaftigkeit der Zeugen. Die sollen dann bei Allah schwören, wir verkaufen es für keinen Preis, auch wenn es sich um einen Verwandten handelt, und verheimlichen das Zeugnis Allahs nicht. Wir gehörten sonst wahrlich zu den Sündhaften. Ja, das sollen sie alle also nochmal schwören, damit man ihnen wirklich das Zeugnis auch abnimmt, das aber nur im Falle des Zweifels. Wenn man danach aber entdeckt, dass sie beide sich einer Sünde schuldig gemacht haben, dann sollen zwei andere an ihre Stelle treten, von denen, zu deren Nachteil die beiden sich einer Sünde schuldig gemacht haben. Also wenn das ihre Zeugenaussage der Nachteil von zwei anderen bedeutet hat, ja, wie gesagt, das ist ein langes Thema, hier geht es darum, die Ayah zu verstehen, dann sollen diese zwei dann kommen und dann auch ein Zeugnis ablegen, damit sie für ihr Recht dann quasi einstehen. Und sie beide sollen bei Allah schwören, unser Zeugnis ist wahrlich berechtigter als deren Zeugnis und wir haben nicht übertreten, wir gehörten sonst wahrlich zu den Ungerechten. Das ist eher geeignet, dass sie das Zeugnis, wie es sein soll, ablegen oder sie befürchten müssen, dass nach ihren Eiden wieder andere Eide geschworen werden. Und fürchtet Allah und hört. Wattaqullaha wasma'u. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt und dann sagt, was wurde euch geantwortet? Werden sie sagen, wir haben kein Wissen darüber. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Ja, und man sagt, warum antworten die Gesandten so? Gar kein Wissen. Ja, die haben ja schon miterlebt, wie ihre Völker reagiert haben, auch wenn es nicht allumfassend war. Ja, und man sagt, dass sie aus Furcht vor den Schrecken des Tages der Auferstehung deswegen so antworten. Ja, und wir müssen uns wirklich fragen, wenn die Propheten so beschrieben werden, an diesem, jenem Tag, wie wird es dann uns Sündern ergehen? Ja, deswegen, es gibt keine Rechtfertigung, die uns das Recht geben würde, dass wir uns hier als Sünder und als Sündiger, dass wir uns ausreden, zurechtschneiden, damit wir uns weiter auf unserem frevelhaften Benehmen, uns darauf ausruhen. Ja, es gibt keine dafür, denn dieser Tag erwartet uns alle. Wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, gedenke meiner Gunst an dir und an deiner Mutter. Als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, so dass du in der Wiege zu den Menschen sprachst und im Mannesalter. Und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte. Und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels, und ihr dann einhauchtest, und sie da ein wirklicher Vogel wurde mit meiner Erlaubnis. Und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest, und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest. Und als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist nichts als deutliche Zauberei. Und als ich den Jüngern eingab, glaubt an mich und an meinen Gesandten. Sie sagten, wir glauben, bezeuge, dass wir dir ergeben sind. Washhad bi annana muslimun. Jetzt haben wir schon in mehreren Juz gesehen, wie oft das Wort Muslim, Muslimun, Muslimin immer wieder genannt wird, weil genau das ist, was Allah von uns wünscht, dass wir im Zustand von Islam, von Allah Ergebenheit zu ihm kommen und diesen Namen auch tragen sollen, nämlich dieser Muslimun. Als die Jünger sagten, O Isa, Sohn Mariams, kann dein Herr zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? Er sagte, fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie sagten, wir wollen von ihm essen und dass unsere Herzen Ruhe finden und dass wir wissen, dass du zu uns tatsächlich die Wahrheit gesprochen hast und dass wir zu denen gehören, die darüber Zeugnis ablegen können. Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, der für uns, für die Ersten von uns und den Letzten von uns, ein Fest sein soll und ein Zeichen von dir. Und versorge uns, du bist ja der beste Versorger. Allah sagte, ich werde ihn gewiss zu euch hinabsenden. Wer von euch aber danach ungläubig ist, den werde ich mit einer Strafe strafen, mit der ich sonst niemanden anderen der Weltenbewohner strafe. Ja, das zeigt uns nochmal ganz deutlich, je mehr Gnaden von Allah, je mehr Gelegenheiten von Ergreifen der Rechtleitung, je mehr Gelegenheiten Allah zu erkennen, desto größer die Verantwortung. Und wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern? Wird er sagen, Preis sei dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es tatsächlich doch gesagt hätte, dann wüsstest du es bestimmt. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Ja, und das ist hier genau der Unterschied zwischen Ilah und Abd, zwischen Gott und Knecht. Ja, Isa sagt dir, ich weiß nicht, was in dir vorgeht, aber du weißt über alle Dinge Bescheid. Ja, wie kann denn Isa von göttlicher Natur sein? Ich habe ihnen nur gesagt, was du mir befohlen hast, nämlich, dient Allah meinem und eurem Herrn. Und ich ward über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem du mich abberufen hast, bist du der Wächter über sie. Du bist über alles Zeuge. Wenn du sie strafst, so sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du ja der Allmächtige und Allweise. Allah wird sagen, dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Ja, am Tag der Auferstehung nützt den Menschen was? Die Wahrhaftigkeit. Im Diesseits, was macht der Mensch? Er betrügt und belügt nicht nur andere, sondern wir betrügen und belügen auch uns selbst. Wir reden uns unsere üblen Taten schön. Wir benutzen selbst zusammengereimte Ausreden, um unsere Verfehlungen, unsere Mängel schön zu reden, erträglich zu machen, um uns etwas einzubilden, was nicht wirklich ist. Wir betrügen andere, indem wir ihnen etwas vormachen, indem wir ihnen vielleicht etwas vorenthalten, indem wir ihnen etwas meinen oder glauben lassen, was nicht so ist, vor allem über uns. Indem wir, um Gefallen zu suchen, Dinge vorspielen oder Dinge vorlügen, und das alles Betrug, damit derjenige oder diejenige vielleicht uns mehr mag oder unsere Fehler nicht sieht. Ja, das sind alles diese vielen, vielen kleinen Lügereien und Betrügereien, ja, die alle im Widerspruch stehen zum wahrhaftigen Benehmen, zum wahrhaftigkeitsliebender Menschsein. Ja, und das ist alles Selbstgerechtigkeit auch irgendwo, weil man sich selber vielleicht etwas nicht eingestehen möchte. Allah gehört die Herrschaft über die Himmel und die Erde und das, was in ihnen ist. Und er hat zu allem die Macht. Wir kommen zu Surat al-An'am. Das ist eine mekkanische Sura. A'udhu billahi minash shaitana rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternisse und das Licht gemacht hat. Dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihren Herrn andere gleich. Ja, in Takhliq, in der Schöpfung, ist keiner Teilhaber von Allah. Er allein ist der Schöpfer aller Dinge. Wenn wir ihn erkennen wollen, dann schaut, ja, wenn Allah sagt, ihr wollt Allah erkennen, ihr wollt die Größe Allah erkennen, dann schaut und denkt nach über die Schöpfung von Allah. Ja, und dennoch, andere, die gar nichts getan haben und die keine Wunder vollbracht haben und kein winzigen Anteil an der Schöpfungsmacht und Kraft von Allah haben, trotzdem werden ihnen Sifat und Eigenschaften zugesprochen, die Allah alleine zugestehen. Ja, also der Beweis, dass Allah alleine dies alles zugesteht, die Göttlichkeit, ist doch, dass er alleine alles geschaffen hat. Er ist es, der euch aus Lehm erschaffen und hierauf eine Frist bestimmt hat. Und es gibt eine andere festgesetzte Frist bei ihm, dennoch zweifelt ihr. Er ist Allah in den Himmeln und auf der Erde. Er kennt euer Geheimes und euer Verlautbares und weiß, was ihr verdient. Ja, er ist nicht nur Khaliq und Malik, er ist nicht nur Schöpfer und Besitzer und Herrscher, sondern er kennt auch das Verborgene und Offenbare. Ja, und trotzdem, Menschen, was tun sie? Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kam zu ihnen, ohne dass sie sich von ihm abzuwenden pflegten. So erklärten sie die Wahrheit für Lüge, als sie zu ihnen kam. Aber zu ihnen werden die Nachrichten kommen von dem, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Also die Strafe, über die sie sich lustig zu machen pflegten, diese Strafe wird sie bald ereilen. Haben sie nicht gesehen, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichteten, denen wir auf der Erde eine feste Stellung verliehen hatten, wie wir sie euch nicht verliehen haben, und auf die wir den Regen ergiebig hinabsandten und unterhalb derer wir Flüsse strömen ließen. Und da haben wir sie für ihre Sünden vernichtet und nach ihnen ein anderes Geschlecht entstehen lassen. Wenn wir auf dich ein Buch aus beschriebenen Blättern hinabgesandt hätten, so dass sie es mit ihren Händen befühlen könnten, würden diejenigen, die ungläubig sind, dennoch sagen, das ist ja nur deutliche Zauberei. Ja, das ist, wenn der Mensch nicht glauben will, dann kann die Wahrheit und die Beweise vor seinen Augen sein. Er wird trotzdem eine andere Interpretation dafür finden. Er wird nach einer Alternative suchen. Das ist Augentrug, das ist Zauberei. Ja, warum? Weil er nicht einsehen will. Ja, der Wille fehlt dafür. Und wo kein Wille ist zur Rechtleitung, dort wird der Weg sich zu dieser Rechtleitung auch nicht für ihn geöffnet werden. Ja, und letztendlich betrügt so ein Mensch sich nur selbst. Er tut nicht nur sich selber Unrecht, der nach dem Sehen des Beweises trotzdem so tut, als ob er blind dafür wäre. Und sie sagen, warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden? Wenn wir aber einen Engel herabsenden würden, dann wäre die Angelegenheit wahrlich entschieden und ihnen würde dann kein Aufschub gewährt. Ja, das heißt, Allah kann solche Dinge schaffen, die jeden zum Glauben zwingen. Ja, aber das ist dann keine Prüfung mehr. Das ist dann ist schon das Urteil Allahs gesprochen. Und wenn wir ihn, also den Gesandten, auch zu einem Engel gemacht hätten, so hätten wir ihn doch wahrlich zu einem Mann gemacht. Also auch der Engel wäre in Mannesgestalt gekommen und wir hätten ihn wahrlich verdeckt, was sie zu verdecken suchten. Also dann wäre es genauso zweifelhaft wieder für sie gewesen und sie hätten wieder eine Ausrede gehabt, dass ja, was ist das für ein Engel, der sieht ja aus wie ein Mann. Ja, also diese Lösung, diese angebliche, die sie vorschlagen, das gibt uns genug Beweise, damit wir dann glauben, das ist keine wirkliche Lösung. Allah weiß schon, wie er die Wahrheit den Menschen präsentiert und ihnen darlegt. Und die nicht glauben wollen, die nach allen Kommen von Beweisen, werden sie ja doch wieder eine Ausrede finden. Man machte sich ja schon vor dir über Gesandte lustig. Da umschloss diejenigen, die über sie spotteten, das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Ja? Lest die Geschichte, schaut in der Geografie. Und zwar nicht mit dem Auge des reinen Genusses, der Wissensvermehrung, sondern mit dem Auge des Lehresuchenden. Wie war das früher bei all dieser Macht? Warum kam es zum Niedergang? Ja, nicht nur, wir beschäftigen uns heute meistens nur mit dem Wie. Wie ist das passiert? Wie sah das damals aus? Ja, aber wir fragen nicht nach dem Warum. Warum? Woran mangelte es, dass Allah zugelassen oder befohlen hat, dass dieses und dieses Volk und diese Zivilisation zu einem Niedergang gefunden hat? Ja? Und wenn dieser Mangel da war, haben wir etwa auch diesen Mangel? Ja, der Blick des Gläubigen ist der Blick des Lehresuchenden. Ja? Er zieht Lehre aus dem, was schon passiert ist und was noch um uns herum passiert. Ja, und aus der Tatsache, dass frühere Völker vernichtet wurden und dass von ihnen nichts mehr übrig ist, dass sie sich trotz all ihrer Leistungen Stärken, die sie ohne Zweifel besaßen, sich trotzdem nicht gegen Allahs Urteil und Strafe nicht wehren konnten, daraus lernen wir vor allem, dass das Wohlergehen eines Volkes immer im Folgen der Lehre des Gesandten ist. Und wenn ein Volk sich gegen diese Lehre aufgelehnt hat in früheren Zeiten, dann hat Allah das dementsprechend bestraft und wir müssen uns vor dem gleichen Verhalten hüten.